Ahora estás escuchando Radioaktiv Berlin. 16 Uhr, Mittwochnachmittag auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Zeit für Radioaktiv Berlin. Am Mikrofon begrüßt euch Markus. Heute in der Sendung. Ihr habt es Anfang dieser Woche gehört, die Sea-Watch 3 ist mit vielen Geflüchteten an Bord in den Hafen von Lampedusa eingelaufen. Wir konnten ein Interview übernehmen, was am vergangenen Montag entstanden ist, am 1. Juli dieses Jahres, und zwar von Radio Blau. Die haben eine der Seenotretterinnen, die dort an Bord tätig ist, interviewen können. Das hören wir heute als erstes in der Sendung. Danach haben wir eine sehr erfreuliche Meldung. Der Journalist Mumia Abu Jamal, selbst ja Gefangener seit 1981, berichtet über die Freilassung eines anderen Gefangenen, nämlich Eddie Africa von der MOVE-Organisation, der über 40 Jahre in Haft gesessen hat, der vor einigen Tagen freigekommen ist. Das hier von Mumia Abu Jamal in der Sendung. Dazu haben wir Veranstaltungshinweise über aktuelle Themen und Veranstaltungen, die in den nächsten Tagen hier in der Stadt stattfinden. Und wir blicken nochmal zurück auf die Fiesta Kreuziger Mitte des Monats. Im vergangenen Monat fand ja diese in Friedrichshain statt. Dort wurde das Register Friedrichshain vorgestellt. Ein Register, was rassistische, antisemitische und neonazistische Übergriffe dokumentiert. Was das genau damit auf sich hat, das hört ihr heute hier in der Sendung. Dazu ausgesuchte Radau-Musik von mir. Ich wünsche gute Unterhaltung. vergangenen Wochenende lief die Sea-Watch 3, ein Schiff, was Menschen aus dem Mittelmeer vor dem Ertrinken rettet, in einem Hafen in Lampedusa ein und es kam zu großen internationalen Verwerfungen, die ja jetzt auch in den letzten Tagen ziemlich hier die Medien bestimmen. Wir haben die Freude, ein Interview wiederzugeben, was am vergangenen Montag, am 1. Juli entstanden ist. Und zwar hat Radio Blau aus Leipzig ein Interview mit einer der an Bord aktiven Seenotretterinnen führen können, die jetzt also an dem Montag noch auf der Sea-Watch 3 war. Sie sah sich in einem Wartezustand versetzt, nachdem sie Menschen vor der libyschen Küste aus Seenot gerettet hatten und der Hafen des italienischen Lampedusa die Einfahrt verweigert hatte. Nachdem dann die Kapitänin Carola Rackette die Geretteten nun ohne Erlaubnis in einer Notsituation an Land gebracht hat, steht sie unter Hausarrest und wird am Montag noch in Sizilien vor Gericht gebracht. Und wie geht es der Crew damit? Was sind die Eindrücke? Wie wird das Ganze aufgenommen? Das Gegenstand des Interviews von Radio Blau, wie gesagt, am Montag, den 1. Juli entstanden. Vielen Dank nochmal an die Autorinnen und Autoren, dass sie das hier zur Verfügung gestellt haben und wir das heute dann auch übernehmen können. Jetzt spreche ich mit Jana, die sich gerade auf der Sea-Watch 3, glaube ich, immer noch befindet. Oder befindest du dich dort? Ja, richtig. Und auf dem Schiff. Ja, das Schiff hat ja die von ihr vor der libyschen Küste geretteten Menschen in der Nacht von Freitag auf Samstag dann in Lampedusa an Land gebracht. Die Kapitänin Carola Rackette und die Sea-Watch 3 haben sich da entschieden, nachdem die Sicherheit und Unversehrtheit der Menschen an Bord nicht mehr so ganz gewährleistet werden konnte, die einfach an Land zu bringen. Und das Schiff ist dann ohne Erlaubnis in den Hafen eingefahren, nachdem es den Notstand ausgerufen hatte. Wie hast du denn die Situation am Freitag oder in der Nacht da miterlebt? Ja, genau. Also der Notstand wurde ja, oh Gott, also es waren so 60 Stunden bevor wir dann in den Hafen eingelaufen sind, hatte Carola Rackette den Notstand ausgerufen. Und daraufhin ist halt nichts passiert. Also es wurde wohl irgendwie rumverhandelt, aber nach wie vor wurde nichts dafür unternommen, ihre Gäste in Sicherheit zu bringen. Und deswegen hat sie sich dann entschieden, den Hafen anzulaufen, wozu sie auch das Recht hatte, weil sie eben den Notstand ausgerufen hatte und es auch der Hafen eben nachts auch frei war, nur noch diese eine Möglichkeit gesehen haben, die Leute an Land zu bringen. Die gesundheitliche Situation hat sich halt immer weiter verschlechtert und vor allem auch die psychische Situation. Die Sorgen wurden immer größer, dass die Leute sich selbst verletzen. Da war dann aber noch ein Zollschiff, was euch die Hafeneinfahrt verwehren wollte, was da den Hafen versucht genau, hat zu blockieren. Genau, also das war ja das Boot von dem Zoll, das war halt auch, hat uns quasi auch begleitet in den Hafen hinein und wir haben eigentlich damit gerechnet, dass sie uns auch beim Andocken helfen. Dann war halt auch, hat die Kapitänin auch gesagt, welchen Pier sie nimmt. Also es gab auch nur eine Möglichkeit für das Schiff dieser Größe anzudocken. Und dann hat sich das Zollboot aber in den Weg gebracht. Also das war dann am Pier, um uns quasi daran zu hindern, an diesem Pier festzumachen. Das hat die Guardia, die Finanza auch zugegeben, dass sie halt die Sea-Watch 3 daran hindern wollte, dort festzumachen. Und eben rechtlich hatte das die Sea-Watch 3 aber die Sea-Watch 3 hatte das Recht auf ihrer Seite, an diesem Pier festzumachen, eben weil der Notstand ausgerufen worden war und der Hafen frei war. Das Manöver wurde sehr langsam und sehr vorsichtig vollzogen. Die Leute von der Guardia di Finanza wussten genau Bescheid, was der Plan ist, haben sich aber trotzdem nicht rechtzeitig von der Pier wegbewegt. Und dann ist es eben zu einer Berührung der beiden Schiffe gekommen. Die Guardia di Finanza konnte dann aber noch aus der Lücke eben rausfahren und ja, also es gab eine leichte Kollision, bei der niemand zu Schaden gekommen ist. Und also an der Sea-Watch 3 sieht man auch jetzt nichts, keine Spuren der Kollision. Ja. Die Sea-Watch ist ja wahrscheinlich auch das größere Schiff, was dann nicht so schnell da navigieren kann. Ja, das war ein sehr kleines Boot und was halt auch sehr schlecht zu sehen ist. Also das ist auch jeder, der irgendwie auf Schiffen unterwegs, also oder auf Booten unterwegs ist und lernt auch auf so einem kleinen Boot, da sollte man auf jeden Fall einem großen Schiff ausweichen, was gerade dabei ist, ein Manöver durchzuführen, weil so ein großes Schiff auch nicht mal eben schnell stoppen kann. Und das Heck vom Schiff hat sich einfach schon stark in Richtung Pier bewegt und es war dann auch nicht möglich, in dem Moment dann das Manöver zu abzubrechen. Genau, aber die hatten eben weitaus genug Zeit, da rauszukommen und haben sich auch ein bisschen mit den Leinen verhaspelt. Wie war das für euch dann eigentlich halt so, ihr hattet jetzt die Geflüchteten ja sehr lange, über 2 Wochen an Bord. Das belastet einen ja auch ganz schön. Wie war das für euch dann, die Menschen endlich von Bord lassen zu können am Samstag? Ja, das war natürlich super emotional. Also wir waren natürlich super froh, dass sie endlich an Land gehen können. Ja, also wir hatten sehr intensive Zeit mit den Leuten und haben eigentlich 3 Wochen durchgearbeitet, alle, die gesamte Crew hat alles gegeben und es war eben auch sehr schwer, die Stimmung aufrechtzuerhalten, dass halt die Leute, dass es denen nicht mal schlecht geht und sich halt um die Leute zu kümmern und war schon ein emotionaler Abschied auch. Genau, also das hat dann, nachdem wir angelegt hatten, hat es ja dann noch über 2 Stunden gedauert, also wir haben angelegt, dann wurde die Kapitänin verhaftet, dann kam Gerdia, die Finanzer, an Bord, um nochmal Videomaterial zu bekommen, was auch die Kollision zeigt. Genau, dann wurde quasi diese Untersuchung weiter fortgeführt und dann wurde an Land eben alles vorbereitet. Wir sind da ja, also als wir angedockt haben, sind wir ja da mit Applaus empfangen worden von Leuten, die uns eben unterstützen wollten. Und leider sind dann aber auch noch Leute gekommen, die auf jeden Fall politische Gegner waren und die dann darum geschrien haben und so. Und da haben wir uns dann auch Sorgen gemacht, dass ob es wohl für die Gäste sicher ist, jetzt da von Bord zu gehen, wenn da so ein rassistischer Mob ist, zu übertrieben, weil es waren jetzt nicht so wirklich viele Leute, aber die waren recht laut. Ja. Kriegt ihr was mit von der Stimmung auf Lampedusa eigentlich? Da gibt es ja auch Solidarität da von der Kirche in Lampedusa. Also, genau, davon haben wir schon auch was mitbekommen, haben was gehört und es gibt auch... Da gibt es ja auch so NGOs, also Nichtregierungsorganisationen, die sich dann auch kümmern um die Leute, die dort ankommen. Das waren ja jetzt auch nicht die einzigen Leute, die angekommen sind. Also gestern ist ja quasi an uns vorbei ein kleines Holzboot auch, hat es geschafft, bis Lampedusa tatsächlich, mit so, ich glaube, so 10 bis 15 Leuten an Bord. Und dann gab es ja noch den Fall von Open Arms. Das Schiff aus Spanien, das Seenotrettungsschiff, die waren gerade unterwegs zur Search and Rescue Zone und sind auch hier so, ich glaube, irgendwas wie 12 Meilen vor Lampedusa oder so auf ein Schauchboot gestoßen und haben die Leute versorgt mit dem Nötigsten und haben dann die Küstenwache von Lampedusa aktiviert, die Menschen dort so von Bord zu nehmen und in Lampedusa an Land zu bringen. Das waren 40 Leute. Wie geht es denn jetzt weiter mit dem Schiff? Ihr seid noch drauf, also es ist quasi nicht beschlagnahmt, aber eure Kapitänin Doch, ist ja verhaftet. Es ist beschlagnahmt. Es ist tatsächlich beschlagnahmt. Okay. Wir liegen halt vor Anker, wir dürfen jetzt hier nicht weg. Das war ja vor 4 Wochen schon mal so, nach der letzten Mission, da wurde das Schiff auch beschlagnahmt. Und zwar ist auch diese Beschlagnahmung quasi der einzige Weg gerade, also das so richtig habe ich das auch noch nicht kapiert, wie das rechtlich ist, aber durch die Beschlagnahmung quasi war vor 4 Wochen wurde dann die das aktiviert, dass die Prozedur, die Gäste vom Schiff zu nehmen. Also vor 4 Wochen war es ja so, dass die Küstenwache dann tatsächlich sich darum gekümmert hat und die Leute vom Schiff abgeholt hat und an Land gebracht hat, weil ja der Hafen eigentlich ziemlich klein ist in Lampedusa und tagsüber kann da auch so ein großes Schiff nicht einlaufen wegen dem Flugverkehr, weil der dann behindert wird. Deswegen konnten wir dort jetzt eben auch nicht bleiben, sondern sind dann 1 Meile vor Lampedusa vor Anker gegangen. Also der einer von der Guardia di Finanza hat dann halt quasi den vorübergehenden Kapitänstatus übernommen, weil wir dann keinen Kapitän mehr hatten und hat mit uns das Schiff aus dem Hafen rausgebracht, vor Anker gelegt und er ist dann wieder von dort gegangen. Ja, sind wir jetzt seitdem halt hier am Ankerplatz und warten darauf, von den Behörden informiert zu werden, wie es weitergeht. Also eben die Crew muss halt auch an Bord bleiben, damit das Schiff manövrierfähig bleibt, weil das eben, ne, wenn es vor Anker ist, müssen ja Leute sich auch kümmern, dass ein Anker kann sich auch mal lösen und sowas. Und wenn sobald quasi klar ist, in welchen Hafen wir kommen, vermutlich ein Hafen in Sizilien, machen wir uns dann auf den Weg dorthin und bringen das Schiff in den Hafen. Und dann geht es halt irgendwie weiter. Also wir wissen es einfach noch nicht, ob jetzt auch noch rechtliche Konsequenzen für die anderen Crewmitglieder folgen oder ob das Schiff jetzt auf längere Zeit beschlagnahmt bleibt oder ob die Untersuchungen dann abgeschlossen werden und das Schiff wieder freikommt, das wissen wir alles noch nicht. Eure Kapitänin, die ist gerade unter Hausarrest, habt ihr da Kontakt und die soll ja auch nach Sizilien verbracht werden heute Nachmittag, um da dann vor Gericht zu kommen. Habt ihr Kontakt zu Carola Rakete? Nee, also sie hat ja eine komplette Kontaktsperre. Also wir haben natürlich ihr Anwalt ist halt der Einzige und über den Anwalt erfahren wir dann, wie es ihr geht und dass es so den Umständen entsprechend so ihr ganz gut geht. Und mehr wissen wir da jetzt eigentlich auch nicht, weil, wie gesagt, da halt diese strikte Kontaktsperre herrscht. Ja, hier in Deutschland gibt es ja viel Solidarität. Die Seebrücke hat für den 6. Juli zu Demonstrationen, glaube ich, aufgerufen. Und auch viele Politiker und Politikerinnen haben sich da auf eure Seite gestellt. Aber irgendwie ist es ja auch ein bisschen heuchlerisch von Seiten deutscher Politiker, sich jetzt über Salvini zu beklagen, während doch die jahrelange deutsche Haltung zum Dublin-System auch irgendwie ein bisschen erst zu der jetzigen Situation geführt hat, oder? Wie seht denn ihr das? Ja. Also naja, ich kann nur sagen, wie ich da persönlich drüber denke. Also natürlich, das ist, man freut sich natürlich, dass jetzt mal was in Bewegung kommt oder man hat so den Eindruck, da geht jetzt ein bisschen mehr los, dass das Thema halt mehr präsent ist und da denkt man sich auch, naja, da muss jetzt erstmal eine Kapitänin verhaftet werden dafür, dass sie Menschenleben gerettet hat, damit die Leute wirklich mal checken, was eigentlich passiert und ein bisschen ärgert mich halt auch, dass dabei halt die Leute, die wir da von dem Schlauchboot geholt haben, das fällt halt so schon ziemlich hinten runter. Also du hast jetzt danach gefragt, aber also was ich jetzt so, ich bin jetzt auch nicht permanent in den Medien unterwegs, aber was ich so mitbekomme, wird danach halt auch kaum gefragt und das finde ich halt auch beschämend und daran sieht man auch eben, was du gesagt hast, dass es so ein bisschen heuchlerisch ist und da wird dann irgendwie wie so eine Heldenfigur kreiert und so richtig fragt man sich ja, um was geht es denn eigentlich wirklich. Das macht mir schon auch Sorgen. Aber ich finde es auf jeden Fall begrüßungswert und gut, dass da jetzt natürlich voll das Thema ist und dass jetzt irgendwie ein Haufen Spenden reinkommen und so ist natürlich auch beruhigend zu wissen, okay, wenn jetzt wirklich krasse Gerichtsprozesskosten auf uns zukommen, dass da ein Backup da ist. Wobei ich auch nochmal darauf aufmerksam machen will, dass es auch immer noch die Leute von der Juventa gibt, die auch immer noch Spenden brauchen, um ihren Prozess, also das fällt ja auch hinten runter, ne? Denn da 10 Leute angeklagt sind, aus denselben Gründen. Ja, es geht ja auch weiter, es sind weiterhin Menschen in Seenot und weiterhin ist da keine politische Lösung für das Ganze irgendwie in Sicht. Es ist ja eigentlich auch nicht die Idee, dass Privatleute da immer Menschen retten müssen, das sollte ja eigentlich auch sollten ja auch die Staaten übernehmen, denke ich. Genau. Und das ist aber halt immer schlimmer geworden, ne, die letzten Jahre. Also Es wird halt kriminalisiert. Anscheinend will die evangelische Kirche, die ist ja da irgendwie ist auch gerade so mit draufgesprungen und will da sich auch verstärkt einsetzen. Und wie geht es denn jetzt für dich eigentlich weiter? Also einzelne Leute können das Schiff wahrscheinlich schon verlassen von euch, aber eine Crew muss immer an Bord bleiben, jetzt erstmal bis da die Behörden irgendwie eine Lösung da haben. Genau, oder? Also es ist halt, man braucht halt eine gewisse Crew, die halt das Schiff quasi am Laufen hält. Und also ich bin ja die Köchin, ich kümmere mich halt um die Kombüse und ja, das ist natürlich auch ein wichtiger Job. Die Leute müssen ja weiter essen bekommen. Und naja, das ist halt jetzt so, man wartet jetzt halt ab, was ist. Aber es ist halt jetzt auch nicht so, dass man die ganze Zeit wartet, sondern man macht halt weiter mit den Sachen, die man machen muss und guckt halt, was passiert. Und also mit der Crew untereinander läuft es halt total gut. Wir supporten uns gegenseitig und so. Naja, also ich bin halt einfach wahnsinnig schockiert darüber, wie krass die uns hier einfach haben warten lassen. Ja, also wir haben alles richtig gemacht, irgendwie haben alle, also halt einfach nach dem Seerecht gehandelt und dann wird einfach einem diese Hilfe verweigert und das ist einfach unfassbar. Also immer wartet und wartet und auf die auch politischen Verhandlungen und sowas und da darauf vertraut, dass da Leute sich wirklich kümmern und ist 24 Stunden später und es ist dieselbe Situation und man muss irgendwie damit umgehen, dass immer noch nichts weiter raus ist und so. Also diese Tage waren schon wirklich krass. dass man in dieser Ungewissheit hing, ne? Also und dann eben, als dann der humanitäre Notstand ausgerufen wurde und wir in die italienischen Gewässer eingefahren sind, da dachten wir wirklich, okay, jetzt kann es nicht mehr lange dauern, bis die Leute von Bord geholt werden. Und dann wurde einfach gesagt, ja, nee, da wird kein Grund dazu gesehen. Und es ist, ja, das macht mich einfach auch so wütend. Und also, ja, das ist, dauert auf jeden Fall auch noch ein bisschen, das alles wirklich zu realisieren, was da eigentlich passiert ist. Und es ist unfassbar. Also. Aber diese Taktik diese Taktik des Wartens passt ja auch zu diesem Dublin-System, was so ein System des Wegschiebens von Problemen ist und des Blockierens irgendwie, denke ich, dass das ja daher irgendwie auch abgeleitet ist halt. Also die Italiener wollen ja auch nicht, weil eben jetzt wollen zwar andere Staaten die Leute aufnehmen, aber dieses Blockieren, das hat sich als allgemeine politische Strategie so ein bisschen durchgesetzt, irgendwie durch Dublin eben. Genau, es wurde natürlich auch jahrelang viel zu sehr verpasst, da von anderen Staaten Verantwortung zu übernehmen. Ne? Also halt eben mit diesem Dublin-Ding da Malta und Italien irgendwie jahrelang alleine zu lassen, das ist, sehe ich schon auch. Also das ist schon einfach auch krass so, ne? Und für die Leute auch, die da ankommen und dann halt irgendwie alle in großen Camps oder so leben müssen und warten müssen, dass irgendwas entschieden wird und so. Und dann ist man irgendwie in Leipzig und guckt sich die Unterkünfte an, die leer stehen, die sofort bereit wären, irgendwie Vielfaches an diesen Leuten aufzunehmen. Und ja, das, wenn man das dann auch noch weiß, dann denkt man sich, also das ist einfach unfassbar. Soweit dieses Interview von der Sea-Watch. Vielen Dank nochmal an Radio Blau, dass wir das übernehmen konnten. Radio Blau hat das am vergangenen Montag, den 1. Juli 2019, produziert. Radio Blau sendet aus Leipzig, ist ein freies Radio. Und sie haben eben mit jemandem, die da an Bord der Sea-Watch 3 ist, sprechen können. Und ihr konntet das jetzt hier hören. Yo, peace, y'all. This is Rod Stars. Yeah, this is G1. Together we are Rebel Diaz. And you're listening to Radioactive Berlin. Radioactive Berlin, y'all already know. Free Amar, free Mumia. Free Mumia, you can lock me up, but I will never be your prisoner. Peace, y'all. Kolumne von Mumia Abu Jamal. Eddie Africa, free. The news came through like a beam in the night. Eddie Africa. Die Nachricht kam wie ein heller Lichtstrahl in dunkler Nacht. Das Abolitionist Law Center aus Pittsburgh und das People's Law Office aus Chicago verbreiteten am 21. Juni 2019 eine Presseerklärung, in der es hieß, beide Anwaltskanzleien seien, Zitat, stolz darauf bekannt zu geben, dass Eddie Africa von den Move 9 nach mehr als 40 Jahren aus der Haft entlassen worden ist. Heute Morgen konnte Eddie Africa das Staatsgefängnis Phoenix verlassen, nachdem er zuvor aus dem Staatsgefängnis Mahanoy dorthin verlegt worden war. In Mahanoy hat er den größten Teil seiner Haftjahre verbracht. Sein Kampf für seine Entlassung auf Bewährung dauerte schon seit 10 Jahren an. Zitat Ende. Eddie Africa gehört der MOVE-Organisation an und war einer der Überlebenden des Überfalls der Polizei auf das Gemeinschaftshaus von MOVE im Stadtteil West Philadelphia am 8. August 1978. Weil ein Polizist während der Razzia zu Tode gekommen war, wurden die MOVE 9 alle zu einer Strafe von 30 bis 100 Jahren Gefängnis verurteilt, obwohl es keine Beweise gab, dass sie etwas mit dem Tod des Polizisten zu tun hatten. Wenn du Eddie Africa heißt, sind 40 Jahre nicht gleichbedeutend mit der Zeitspanne von 4 Jahrzehnten. Der Grund dafür liegt darin, dass die Männer und Frauen von MOVE permanent den wütenden Angriffen staatlicher Behörden ausgesetzt waren. Eddie und die anderen 8 Verurteilten der MOVE 9 waren einer Grausamkeit ausgesetzt, wie sie selbst viele ihrer Mitgefangenen nie durchleben mussten. In Handschellen gelegt und völlig wehrlos wurde Eddie von Wärtern verprügelt und es wurde mindestens ein Versuch unternommen, ihn zu kastrieren. In einer anderen Situation wurde er so heftig attackiert, dass er einen Riss in der Bauchdecke erlitt. Glücklicherweise hat er diese erschreckenden Akte von Folter und Gewalt überlebt. Sein Widerstandsgeist konnte nie gebrochen werden. Es darf nicht vergessen werden, dass er über 40 Jahre hinter Gittern saß, obwohl weder ihm noch den anderen MOVE-Mitgliedern im Zusammenhang mit dem Polizeiüberfall vom 8. August 1978 auch nur eine einzige Straftat nachgewiesen wurde. Eddie Africa war unter seinen Mitgefangenen gerade wegen seiner positiven Grundeinstellung und wegen seines ausgefallenen Sinns für Humor beliebt. Jetzt ist er endlich wieder bei seiner liebevollen Familie, was seine Anwälte eindrucksvoll schildern. Zitat: Eddie ist das 5. Mitglied der MOVE 9, das auf Bewährung freigelassen wurde. Wie Debbie, Janet, Janine und Mike Africa, die kürzlich freigelassen worden waren, kann Eddie nun zum ersten Mal seit Jahrzehnten seine Lieben wieder außerhalb der Gefängnismauern in den Arm halten. Eddie war bereits Vater, als er verhaftet wurde. Er hat 4 erwachsene Kinder und mehrere Enkelkinder. Er konnte enge Beziehungen zu ihnen pflegen. Seine Enkel konnten ihn heute nun zum ersten Mal außerhalb von Gefängnismauern umarmen. Zitat Ende. Brett Thompson vom People's Law Office sagte dazu, Zitat: Eddies Freilassung ist ein Sieg für ihn, seine Familie und die Bewegung, die für seine Freiheit gekämpft hat. Sie schrieben gemeinsam das neueste Kapitel im jahrzehntelangen Kampf um die Freilassung der MOVE 9, das nun noch mit dem Kampf um die Befreilassung von Delbert und Chuck Africa fortgeschrieben werden muss. Beide haben dieses Jahr Anhörungen vor den Bewährungskommissionen. Zitat Ende. From imprisoned nation, this is Mumia Abu Jamal. Soweit diese Kolumne von Mumia Abu Jamal, erschien vor circa einer Woche auf prisonradio.org und in deutscher Übersetzung von Jürgen Heiser in der Tageszeitung Junge Welt am 1. Juli 2019. These commentaries are recorded by Noel Hanrahan of Prison Radio. Fragen zur Sendung oder Kontakt zum Berliner Free Mumia Bündnis? Schreibt eine E-Mail an free.mumia@gmx.net. Şu an Radyoaktif Berlin dinlemektesinizdir. Die erste Strophe trägt den Titel Auftritt, das Monster. Ein Monster terrorisiert die Stadt, das schon furchtbaren Schrecken verbreitet hat. Man nennt es den grausamen Arkadenbauer, den Zeltanrichter, den Mordmaurer. Schon viele von uns hat es massakriert, mit Stahl erschlagen und einbetoniert, mit Glas zerschnitten und der Plastik geplättet. Keiner von ihnen war jemals gerettet. Manche haben versucht, sich schon zu bezwingen. Keiner kehrte zurück, niemandem wollte es gelingen. Und viele andere aus Frust und Angst brennen die Mordform, beten es an, als brauche schon den Konsum untertan. Von Montagmorgen bis zum verkaufsoffenen Sonntagabend. Jetzt ein neuer Einsatz. Ah! Jawohl, gleich noch an. Wir kommen direkt zur zweiten Strophe, sie trägt den Titel Das Monster wird in seiner ganzen Schrecklichkeit geschildert. Tentakelartige Arme graben im Kiez rum. Eine weitere Freibrechung von Opfer der Umstrukturierung. Das verschweißt Freibrechen und kleine Läden. Wo es zuschlägt, verursachte sie der Parade mit Schäden und Zungen. Ein neues Einkaufszentrum angestellt, damit die Leute nicht wissen, wohin mit dem Geld. Wie immer deine Shopping-Tempel mit wohlklingenden Namen. Immer irgendetwas mit Passage und Arkaden und Filme. Die gleichen Filialen, dieselben Fastfood-Ketten und Klamottenmarken mit allen Zerbaugelegenheiten privatisiert und über Nacht privatisiert am Marktplatz. Jeden Tag kann man mal überwachen. Da fängt man an, die Seele ergänzend gibt es Entertainment. Nicht mehr Mensch, nur noch Konsument einer fleischfressenden Pflanze gleich. Die Rohrfrau mit süßem Aasgeruch täuschen. Ob das Monster Menschen mit bunten Bildern ins Verderben, wo sie ausgesaugt und genüsslich verbraucht werden. Initiiert den Barnachbar und saugt uns das Hirn aus. Und so schreiben wir uns ein ums andere Mal ins Kaufhaus. Als Untote, Verfluchte, verrottene Zombies. Schaufensterpuppen und Schaufenster schon Junkies. Jetzt wird wieder der Monster fahren. Dritte Strophe mit dem Titel Das Monster wird zur Strecke gebracht. Ja, das Monster, es hat uns schon so lange gequält, aber glaubt mir, auch seine Tage sind gezählt. Doch es hilft kein Warnen, es wird kein Helden geben. Wir müssen uns alle gemeinsam erheben. Mit Fang und Formstimmen an die Schatzflecken der Stadt. Eine hungrige Horde, die es endgültig satt hat. Eure World-Shopping-Tempel sind voll Diagrammern. Doch nicht mehr lang, und es steht alles in Flammen. Der Vogel springt auf meinen Flächenbrand. Und schon bald brennt jedes Center an Land. Das Monster bäumt sich auf den Schuppen an dem letzten großen Schrei. Der Himmel richtet sich, Sonne, es ist endlich vorbei. Glockengeläut und die frohe Kunde. Das Monster ist tot in aller Munde. Die Menschen trauen sich wieder zu atmen. Aus dem Boden sprießen die ersten grünen Samen. Und in Spur geht um. Nie wieder Arkaden, nie wieder Einkaufscenter, nie wieder Shoppingsklaven. Von nun an werden wir nur noch kaufen und produzieren, was wir wirklich brauchen. So sieht's aus. Dankeschön. Gerade hörtet ihr die Incredible Herren gedeckt. Die haben am vergangenen Samstag auf der Fiesta Kreuziger in Friedrichshain gespielt. Es gab da einen ganzen Block zu mietenpolitischen Themen und zu antirassistischen und antifaschistischen Inhalten. Jetzt gleich im Anschluss hört ihr einen Beitrag zum Register Friedrichshain. Die dokumentieren rassistische und faschistische Übergriffe für den Bereich Friedrichshain. Hört selbst. Ich glaube, zum Mieterladen muss ich gar nicht so viel sagen. Es gibt 30 Jahre, die Hälfte von euch war bei uns schon in der Beratung. Muss ich nicht viel erzählen, aber das Register kennt vielleicht noch nicht jeder. Das gibt seit 2009. Wir haben das damals mit der indigenen Rechts hier ehrenamtlich ins Leben gerufen. Eine Erfassungsstelle, eine unabhängige für rechte rassistische Vorfälle im Bezirk. Auslöser war das damals, also eigentlich ja schon seit 2006, letztendlich dann noch bis zum Jahr, ich glaube 2014, gerade unser Stadtteil hier, der Stadtteil Friedrichshain, zumindest die polizeiliche Berliner Statistik angeführt hat, was rechte Übergriffe auf Personen angeht. Und wir haben uns gedacht, nachdem es schon in Pankow und Köpenick und Lichtenberg so ein Register gab, wir brauchen das auch. Wir wollen Unsichtbares sichtbar machen, wir wollen wissen, was hier im Bezirk los ist, welche Ratten sich hier rumtreiben, wo man vielleicht auch noch Zivilcourage üben kann, wo man Menschen aufklären kann, wo man vor allen Dingen aber auch sozusagen auch nochmal so ein Dinge vermittelt bekommt, wie man als Person anderen Menschen, die Opfer rechter Gewalt sind, vielleicht auch helfen kann, ohne sich selber dabei in Gefahr zu bringen. Das ist auch nochmal ganz wichtig, dass man sich auch selber schützt. Und da wollte ich euch mal kurz ein kleines bisschen, was ich will euch nicht mit Zahlen zu bomben. Vorne vom Mieterladen ist ein Infostand, da gibt es auch Broschüren, da steht alles drin, was ihr wissen müsst. Aber ein paar kleine Zahlen habe ich euch mitgebracht, um mal so ein bisschen Überblick zu geben. Wir hatten im Jahr 2018 bei uns im Bezirk 242 Vorfälle. Das waren nochmal 64 mehr als im Vorjahr. Am häufigsten Propaganda war dabei, das ist jedes Jahr das meiste, das waren 105 Vorfälle. Dann folgten aber schon die Angriffe auf Personen, auch Kinder wurden angegriffen, das waren 41 und beleidigt und bedroht wurden mindestens 48 Personen. Die häufigsten Motive dabei waren Antisemitismus, Rassismus, rechte Selbstdarstellung und LGBTIQ-Feindlichkeit. Und von den 48 Mal Beleidigung, Bedrohung haben 14 in Friedrichshain stattgefunden und 26 in Kreuzberg. Die Angriffe waren 22 in Friedrichshain und 19 in Kreuzberg. Da waren die häufigsten Motive LGBTIQ-Feindlichkeit und Rassismus. Ich will euch jetzt auch noch einen ganz kleinen Kurzüberblick über das Jahr 2019 geben. Es wird einen Halbjahresbericht geben Ende Juli. Der Monat ist ja noch nicht rum. Üblicherweise folgen auch immer noch ganz viele Nachmeldungen. Im Moment gibt es 64 Vorfälle, 33 in Friedrichshain, 23 in Kreuzberg, einer bezirksweit, 5 haben im Internet stattgefunden und auch Propaganda und Angriffe sind da wieder am häufigsten mit dabei und sogar 23 Vorfälle, was im Grunde die Hälfte ist, haben im ÖPNV oder in direkter Umgebung stattgefunden. Das ist auch ein Stand, den wir so noch nicht hatten. Vielleicht soll ich euch noch sagen, oder sollte ich euch sagen, wie kommen wir überhaupt zu den Vorfällen? Wir sind eine unabhängige Erfassungsstelle. Wir arbeiten mit Projektpartnerinnen zusammen, zum Beispiel der Opferberatungsstelle ReachOut oder der Recherchestelle und Informationsstelle Antisemitismus. Vor allem aber brauchen wir euch. Wir brauchen die Bürgerinnen und Bürger hier im Bezirk, die Dinge sehen und Dinge melden. Und die Sachen, die wir dann zusammenstellen, da gibt es eine Analyse und eine Auswertung. Das wird dann sozusagen Grundlage hier im Bezirk für zivilgesellschaftliche Akteure, um mögliche Handlungsstrategien dagegen zu entwickeln. Also, wenn ihr irgendwie Langeweile habt, hier vorne gerade noch nicht so viel passiert, nehmt euch ruhig mal eine Broschüre mit, dann habt ihr alle Ansprechdaten. Und wenn ihr irgendwas mitbekommt, erzählt es auch gerne weiter, teilt uns das mit. Es ist völlig egal, an welches Register ihr das meldet, wir arbeiten alle zusammen. Seit 2016 gibt es in allen Berliner Bezirken Register, also es geht hier nichts verloren. Und wir wollen eben auch, dass unser bunter Bezirk, die wir sind, über 180 verschiedene Nationen leben in Friedrichshain-Kreuzberg. Und wir wollen, dass die sich hier alle und überall amtsfrei bewegen können. Das ist unser großes Ziel. Noise, I'm in. Radioaktiv Berlin, rund um die Uhr zu hören, zusammen mit anderen Sendungen von Studio Ansage im Internet-Livestream. www.radio-metropolis.de. Ausgehtipps für diese Woche. Heute Mittwoch um 19 Uhr, also 2 Stunden nach Ende dieser Sendung, gibt es im Aquarium eine Infoveranstaltung unter dem Motto Identitäre Bewegung stoppen. Wer ist die IB, welche Gefahren gehen von ihr aus und warum ist es wichtig, dagegen auf die Straße zu gehen? Der Fokus liegt dabei auf Halle an der Saale, den dortigen IB-Strukturen, auch bekannt als Kontrapunkt oder Kontrakulturhalle. Die sogenannte Identitäre Bewegung, kurz auch IB, hat Halle an der Saale zum sogenannten Leuchtturm der neuen Rechten auserkoren. In dessen Zentrum ein seit 2017 existierendes Hausprojekt. 2 Jahre später gilt das Projekt als gescheitert, dem engagierten Einsatz von AnwohnerInnen und antifaschistischen Gruppen sei Dank. Doch noch ist das Hausprojekt nicht geschlossen. Der für den 20. Juli 2019 geplante Aufmarsch der IB unter dem Motto Europa verteidigen, es ist unsere Heimat, ist als Kampfansage zu verstehen. Die IB will die Stadt noch nicht aufgeben und braucht dafür einen Erfolg auf der Straße, der in der Stadt und darüber hinaus Wirkung zeigt. Wir rufen dazu auf, am 20. Juli 2019 nach Halle an der Saale zu fahren und für Solidarität ohne Grenzen auf die Straße zu gehen. Mit klarer Haltung, kreativen Aktionsformen und zivilem Ungehorsam wollen wir für ein endgültiges Scheitern der IB in Halle an der Saale und darüber hinaus sorgen. Diese Veranstaltung heute, am Mittwoch ab 19 Uhr im Aquarium in der Skalitzer Straße 6, das ist hinterm Südblock in Berlin-Kreuzberg, nahe dem U-Bahnhof Cottbusser Tor auf den Linien U1 oder U8. Morgen am Donnerstag gibt es um 19.30 Uhr in der B-Lage Neukölln eine Infoveranstaltung zu polizeilichen DNA-Analysen. Aus dem Veranstaltungstext. Vorstellung der kostenlosen Rechtsberatungsbroschüre Der polizeiliche Zugriff auf DNA-Daten, Strategien der Gegenwehr, des genethischen Netzwerks. Und weiter, was tun, wenn die Polizei eine Speichelprobe verlangt, um deine DNA zu analysieren oder dein DNA-Profil bereits gespeichert ist? Mit unserer Broschüre wollen wir Betroffene über ihre Rechte aufklären. Seit einer Strafrechtsreform von 2005 wurde der polizeiliche Zugriff auf die DNA-Daten enorm ausgeweitet und der Rechtsschutz empfindlich ausgehöhlt. Schon dieses Jahr ist die nächste Ausweitung polizeilicher DNA-Befugnisse geplant. Gleichzeitig gilt, je diffuser die Rechtslage, desto mehr Spielräume gibt es, sich auch mit rechtlichen Mitteln zur Wehr zu setzen. Und je mehr die biologische Vorratsdatenspeicherung zunimmt, desto mehr ist Widerstand angesagt. Das genethische Netzwerk arbeitet seit Jahren kritisch zur polizeilichen DNA-Sammelwut und setzt sich für genetischen Datenschutz ein. Sie haben eine Webseite, wo man sich weiter informieren kann, die heißt www.gen-ethisches-netzwerk.de. Und diese Veranstaltung morgen um 19.30 Uhr in der B-Lage, die findet ihr in der Marestraße 1 in Berlin-Neukölln, nahe dem S-Bahnhof Sonnenallee auf dem S-Bahn-Ring. Für Freitag haben wir euch etwas Radau rausgesucht, und zwar um 20 Uhr gibt es ein Konzert in der Schabe Gib 8 im Wedding. Aufspielen tun Life Scars, das ist Punkrock aus Polen, und dann Social Crisis, das ist Crust aus Warschau. Und das ist ein rauchfreier Konzertraum und es wird gebeten, das zu respektieren. Die Schabe Gib 8 findet ihr in der Schererstraße 8 in Berlin-Wedding, nahe dem S- und U-Bahnhof Wedding oder dem U-Bahnhof Nauner Platz auf der Linie U9. Am Samstag, ebenfalls im Wedding, um 17 Uhr im Kiezhaus Agnes Reinhold, gibt es eine Infoveranstaltung über Knast und Prekarisierung. Aus dem Veranstaltungstext. Gefangene verdienen im Knast 1 bis 2 Euro die Stunde und sind nicht im Sozialversicherungssystem mit einbezogen. Wenn Gefangene also lange hinter Gittern verwahren mussten und zum Beispiel niemals in die Rentenversicherung eingezahlt haben, ist Altersarmut vorprogrammiert. Unter anderem ist deswegen der Weg von der Haftentlassung zum Jobcenter für die meisten unabdingbar. Aber es gibt noch viele weitere Gründe, weshalb Ex-Gefangene nach ihrer Knastzeit gleich wieder bei einer staatlichen Zwangsinstitution an der Tür klopfen müssen. Diese Gründe wollen wir vorstellen und diskutieren. Diese Infoveranstaltung mit anschließender Diskussion ist am Samstag um 17 Uhr im Kiezhaus Agnes Reinhold. Das findet ihr an der Afrikanischen Straße 74 in Berlin-Wedding, nahe dem U-Bahnhof Rehberge auf der Linie U6, und von da ist da nochmal 10 Minuten Fußweg. Soweit einige Veranstaltungshinweise für die kommenden Tage in Berlin. Weitere interessante Veranstaltungstermine findet ihr auf dem Weblog www.stressfaktor.squad.net. UK's Motorhead-Kopiisten Asomwell waren das hier mit True Believer. Und sie läuten auch schon fast das Ende von Radioaktiv Berlin für heute am Mittwoch ein. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir einen Podcast haben. www.radioaktivberlin.blogsport.de heißt derzeit noch die Adresse. Blogsport macht Ende des Jahres zu. Wir werden also irgendwann in Kürze einen neuen Podcast einrichten. Aber die alte Seite wird als Archiv natürlich erhalten bleiben für alle, die Sendung suchen aus der Vergangenheit. Und im Augenblick auch noch in der Gegenwart, die seien verwiesen auf radioaktivberlin.blogsport.de. Und das letzte Wort in dieser Sendung hat wie immer der gefangene Radiojournalist Mumia Abu-Jamal. Bevor er das sprechen wird, möchte ich noch darauf hinweisen, dass wir heute Abend eine Sondersendung haben. Am ersten Mittwoch des Monats um 22 Uhr haben wir immer eine Stunde Extrasendetermin. Da werden wir uns nochmal mit der Veranstaltungsreihe Gefangen im Kapitalismus und speziell mit Strafrecht und Armut beschäftigen, und zwar hier in der Bundesrepublik. Wir haben eine Veranstaltungsreihe begleitet oder beobachtet, die im Juni im Museum des Kapitalismus in Berlin-Kreuzberg stattfand. Und da werdet ihr heute Abend sicherlich einige interessante Dinge hören können, wenn ihr denn einschaltet. Ansonsten verabschiede ich mich. Macht's gut. Bis zur nächsten Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich Markus. Tschö. My name is Mumia Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather, and an African-American. I live in the fastest-growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu-Jamal.